Warum bedeutet Schule heutzutage hauptsächlich Tränen und Stress statt Freude und Erfolg? Ja, es stimmt, ich bin nicht alt. Ich gehe zur Schule, Gymnasium bald. Hoffentlich beendet mit gutem Abitur. Und als Schüler liebe ich Sport und Kultur. Ich nutze keine AG, habe dazu keine Zeit. Es ist schwer, Schulsport und Rap vereint in den Tat zu bringen, um darin gut zu sein. Trotzdem bleibe ich standhaft, so wie Hänschen klein. Ich bin einfach wie Frankenstein, der heutigen Zeit voraus. Um als Rapper erfolgreich zu sein, brauche ich kein Haus. Goliath, der Schüler-Rapper, es erscheint so naiv. Und in den alten Schülerzeiten war alles so schön verbiegt. Ich rappe heute dieses Lied, um euch zu zeigen, endlich, dass ich mich verändere. Ich muss es heute nicht beweisen, doch den Text muss ich schreiben. Ich bin ein S-C-H-Ü-L-R. Rap bleibt für mich immer S-P-E-R. Doch nun arbeiten wir lang und kämpfen für die Zukunft stramm. Ich bin S-C-H-Ü-L-R. Rap bleibt für mich immer S-P-E-R. Doch nun arbeiten wir lang und kämpfen für die Zukunft stramm. Es wird behauptet, die Jugend wäre zu faul. Wer hat euch bitte aufgebunden, den Gaul? Wir arbeiten ziemlich hart, bis um 6 Uhr jeden Tag. Ihr wollt uns sagen, das ist nicht viel. Sabine Jamming, das ist real. So ist nun die Hoffnung, jeder spielt mit ihr. Und vor der Vernunft, jeder verhält sich wie ein Tier. Egoistische Gedanken durch den Kopf, so erzogen von dem Fuß zum Schopf. Die Gesellschaft hat uns nicht verlassen. In Deutschland sind noch immer volle Kassen. Wir sind nicht arm und gebeugt, so sagte schon Sigmund Freud. Was ist Liebe ohne Verdruss? Und ich bin keiner, der etwas muss. Ich bin ein S-C-H-Ü-L-R. Rap bleibt für mich immer S-P-E-R. Doch nun arbeiten wir lang und kämpfen für die Zukunft stramm. Ich bin ein S-C-H-Ü-L-R. Rap bleibt für mich immer S-P-E-R. Doch nun arbeiten wir lang und kämpfen für die Zukunft stramm.